spricht er ganz diskret, wie's um die Mitgift steht. Dann spricht er schleunigst mit Papa und der sagt ja, dann stehst du da im grünen Myrtenkranz und freust dich, dumme Gans. Komm, bist du eine Woche sein, hast du ihm schon was zu verzeihen. Die Männer sind alle Verbrecher, ihr Herz ist ein finsteres Loch. Ach,